Das Chanson von der Majorität. Dieses Lied, das jetzt kommt, betrifft die meisten. Und ich sing's sozusagen im Chor. Wir können uns kein Seelenleben leisten und verzichten diesbezüglich auf Komfort. Wir wohnen, wenn wir wohnen, in Kasernen und unser Blick stößt stets auf eine Wand. Wir haben wenig Fühlung mit den Sternen, die Stadt ist voller Lampen und Laternen und was darüber ist, ist unbekannt. Was hilft es uns, dass man die Erde pries? Wir sind die Mehrheit und die weiß nur dies. Die Welt ist rund, denn dazu ist sie da. Ein Vorn und Hinten gibt es nicht. Und wer die Welt von hinten sah, der sah ihr ins Gesicht. Dieses Lied, das er singt, gilt ja uns allen, und er singt sozusagen im Chor. Die Welt ist schön und könnte uns gefallen, doch die Städte sind versperrt und ohne Tor. Die Zeit läuft, das liefe sie auf Schienen, wir fahren aus den Betten ins Büro. Wir stehen an Ladentischen und Maschinen, wir leben nicht, wir schlafen und verdienen, und sonntags regnet es ja so. Wieso? Wozu besitzt die Menschheit die Natur? Wir sind die Mehrheit und wir wissen nur, die Welt ist rund, denn dazu ist sie da. Ein Vorn und Hinten gibt es nicht, und wer die Welt von hinten sah, der sah ihr ins Gesicht.